Was soll denn Natur? Was soll der Mensch? Ein viel zu teures Ziel für Terror und für Krieg. Atommüll wird produziert und keiner weiß wohin damit. Atomrakete lagen im eigenen Land und Atombomben testen über See. Verseuchtes Wasser, verseuchte